Zum fünften Todestag von Genossen Kim Jong-il besuchten die Persönlichkeiten der Parteien, Regierungen und Organisationen und verschiedener Kreise im Ausland die Vertretungen der Tiefvölker in ihren Ländern. Die Parteien, Regierungen und Organisationen in Mexiko, Kambodscha und Thailand, der Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten der Liberaldemokratischen Partei Russlands, der Leiter der politischen Verwaltung des Ministeriums für revolutionäre Streitkräfte Kubas und seine Begleitung, der Vorsitzende des Mongolischen Komitees zum Gedenken an Genossen Kim Jong-il, der Generalsekretär der Solidaritätsorganisation der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und am Bild, in dem sie zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und bezeigten Hochachtung. Aus gleichem Anlass schickten die Parteien, Regierungen, Organisationen und Institutionen sowie die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in mehreren Ländern die Blumenkörbe an die Tiefvölkervertretungen. Im Namen der Parteien, Regierungen, Organisationen und Institutionen in mehreren Ländern wie in Mexiko, Kanada und Russland und im Namen der Persönlichkeiten verschiedener Kreise wie des Ratsvorsitzenden der komplexen Investments Group Italiens wurden an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und am Bild, in dem sie zusammen sind, Blumenkörbe niedergelegt. Der gemeinsame Vorstandsvorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il Fonds schickte am 17. Dezember an die Vertretung der DFK in Hongkong, China, einen Blumenkorb.